Neulenkbach von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 6 Der rote Monolith. Mit einem Stofftaschentuch wischte sich Herr S. über die feuchte Stirn und wendete sich erneut nach dem Monolithen. Blau-schwarze, verpixelte Buchstaben auf dem gelb leuchtenden Hintergrund des abgegriffenen Displays verlangten in einer subtilen, aber doch vorhandenen Unschärfe nach Eingabe. Zielort, Aufenthaltsdauer, Aufenthaltsgrund, Geburtsdatum, Name des Ehepartners, Name des nächsten noch lebenden Verwandten, Berufung, Alter bei der Abfahrt, Alter bei der Ankunft und so weiter. Ende des 6. Kapitels, gelesen von Schalkmar.